1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Das machen wir die ganze Woche so. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen gleich an. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Ilse und Ilse ist 60 Jahre alt. Hallo Ilse. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Ilse? Ja, du Domian, mir ist etwas passiert, was ich nie gedacht hätte. Ich habe einen 16 Jahre jüngeren Mann kennengelernt. Ich habe richtig verstanden, 16 Jahre jünger. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Und wir haben uns eigentlich kennengelernt, da er meine Urlaubsfotos gesehen hat. Ja. Und hat sich daraufhin mit mir kurz geschlossen, weil er genau an diese Stelle auch immer seit Jahren fährt. Und wir haben dann über den Urlaub geplaudert und alles Mögliche ausgetauscht. Lass mich mal noch mal kurz fragen, wie ist der denn an deine Urlaubsfotos gekommen? Wie ist er darauf aufmerksam geworden? Ja, ich bin da in einem Forum drin, wer kennt wen, wo ich viel meine Gedichte drin habe und auch Urlaubsfotos. Einen Blog da eben drin habe, ne? Ja. Und er hat zufällig, er ist gar nicht so ein Surfer jetzt, dass er da hat auch da gar keine Zeit für Langeweile gehabt und hat geguckt, ich war da on und hat halt dann mir sich meine Seite angeschaut, ne? So, da kann man ja sagen, zunächst mal super. Aber gibt's ein Aber? Ja, wir machen diese 16 Jahre zu schaffen. Ach so. Wie lange seid ihr jetzt schon so näher zugange? Du, das ging ganz schnell. Wir haben uns kurz geschlossen, dann fast jeden Abend telefoniert, weil uns das fasziniert hat. Die gleichen Interessen und alles, was wir da so erlebt haben. Ja. Und sind also anhand der Gespräche uns so vertraut gewesen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte dieses Jahr wieder fahren, aber ich weiß noch nicht, ob ich das Geld zusammenkriege. Ne? Wie lange läuft die Sache jetzt schon? 5 Wochen. 5 Wochen? Ja. Das ist ja noch eine ganz junge Liebe. Ich kann es noch nicht richtig einsortieren. Aber ihr habt euch schon getroffen. Ja. Ja. Weil ich das vorgeschlagen habe. Jetzt. Weil er sagte, man könnte ja gemeinsam fahren. Gut, das ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Und dann habe ich vorgeschlagen, das geht so nicht. Erstens ist er so jung und dann müsste man erst mal sehen, ob man sich überhaupt versteht, ob man überhaupt Dinge gemeinsam unternehmen kann. Finde ich allerdings auch. 5 Wochen seid ihr jetzt bekannt miteinander. Also getroffen haben wir uns dann Ostern. Ostern. Und jetzt wollen wir auch mal ein bisschen Butter bei die Fische tun. Ist auch schon was passiert? Ja. Ja. Wir sind uns also... Das ging, ich weiß nicht wie, es kam einfach so viel Gefühl und Harmonie rüber durch die Dinge. Wir haben Städte besucht, wir haben Fotos gemacht, wir haben sie bearbeitet zusammen, wir haben gegrillt. Also er war 3 Tage hier. Ja, es war aber einfach, ihr habt auch gekuschelt. Ja, ja. Durch dieses Kuscheln sind wir uns ja dann so vertraut gewesen und so. Es war einfach heimelig. War es schön, mit ihm Sex zu haben? Total schön. Ja. Ach, weißt du, Ilse, ich meine 16 Jahre, du lieber Himmel, also wenn du jetzt einen hättest, der 30 Jahre jünger ist, dann würde ich sagen, Ilse, also ist vielleicht ein bisschen krass die ganze Nummer, aber 16 Jahre finde ich nun nicht so schlimm, Mann, der Mann ist 44. Ja. Ja, also ist ja nun kein, ist ja ein gestandener Mann. Ja, aber wenn ich dann bedenke, meine Tochter ist 42, ne? Ja, so darf man da nicht denken. Aber sie hat ihn kennengelernt und sie war kein bisschen geschockt. Also siehste, da ist die Tochter schon weiter als du, ne? Meine Tochter, die kennt mich. Ich bin eine sehr, sehr spontane Frau und auch, ja. Wie lange warst du jetzt alleine? Ich bin 4 Jahre solo. und hatte aber ein Jahr ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, was ich beendet habe. Mhm. Und dieser 44-Jährige ist hoffentlich auch solo. Naja, natürlich. Ach, nun, natürlich ist es nicht. Das würde ich mir nicht mehr ansehen. Ja, genau. Ja, gut, wir haben ja schon alle möglichen Geschichten gehört. Ja, und ich habe da mitempfinden können. Ja. Also ich finde, also mit dem Urlaub würde ich jetzt auch mal ein bisschen warten noch. Erstmal weiter beschnuppern, ob man gut miteinander kann und wie ihr so miteinander auskommt. Aber generell, grünes Licht, genieß es, nimm es mit, ist doch toll. Ja, wir telefonieren jeden Abend, er kommt auch. Ja, jede freie Minute versucht er zu kommen. Das sind 200 Kilometer, die er fährt. Ach so, ne? So weit ist es auch noch. Ja, ja. Und es ist einfach so, er sagt, ich muss immer an dich denken, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ja. Und ich sage, ja, wenn ich das bedenke, ich wollte wirklich nur mit ihm was unternehmen, um zu sehen, ob wir urlaubsmäßig zusammenpassen. Ne? Ja, dann mach das doch. Geh es doch ganz langsam an, tastet euch einander, ob das geht mit dem Urlaub und dann würde ich alle Bedenken zur Seite schieben. Ich würde mich freuen, dass ich jemanden getroffen habe, mit dem man gut kann und wo es offensichtlich eine Ebene gibt. Ja. Und alles andere ist verschrobene alte Moral, dass das nicht mehr geht. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich bin eh der Meinung, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, wir müssen uns ja nicht jetzt versprechen oder was weiß ich. Genau. Einfach laufen lassen und einfach sehen, wie man sich fühlt. So. In diesem Sinne, das ist genau das, was jetzt passieren muss. Ja. Ilse, ich gratuliere zu der neuen Liebe. Ja, danke. Ich hoffe, dass sie sich vertieft und dass sie gut läuft und dass ihr dann vielleicht sogar eine tolle Urlaubsreise demnächst machen werdet. Ja, ich denke schon, dass wir das gut machen können. Ja. Und wenn es dann nur ein schöner Urlaub ist, dann hat man auch eine tolle Zeit. Genau. Und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Viel Glück dir und alles Gute. Ja, und ich möchte dir nochmal sagen, deine Sendung ist total toll. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ilse, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt muss ich mal meine Regie bitten, meinen Kontrollmonitor hier einzuschalten, damit ich sehe, was ihr seht. Denn ich habe den kleinen Hirsch heute mitgebracht. Wenn vielleicht mal jemand hier reinkäme in mein Studio und meinen Monitor anmacht, wäre das ganz super. Denn sonst kann ich das hier nicht machen. Also der kleine Hirsch ist da. Und der Tobias kommt mal eben rein. Ihr hört das jetzt im Hintergrund. Und er macht mir mal bitte den Monitor an. Jetzt müssen wir mal alle gemeinsam überlegen, wohin der kleine Hirsch kommt. Denn hier ist ja nicht so viel zu machen und zu tun. So viele Möglichkeiten gibt es nicht. Meine alte Freundin Hella von Sinnen hat vorhin gesimst und hat den Vorschlag gemacht, diesen kleinen Hirsch vielleicht hier unter den weißen Hirsch zu stellen. Das will ich jetzt mal tun. Wie findet ihr das denn? Wie sieht denn das aus? Kann man den erkennen? Ja, ein bisschen schon. Man könnte ihn natürlich auch hier hinstellen. Da geht der ein bisschen unter, oder? Wie ist es? Ja, da steht er ein bisschen einsam. Mailt uns doch mal, was ihr am schönsten findet. Entweder lassen wir ihn doch hier stehen, auf der rechten Seite. Ginge ja eigentlich auch. Oder wir stellen ihn unter den weißen Hirsch hier oben hin. Dann sind die beiden Hirsche beieinander. Ist ja eigentlich auch ganz süß. Bin mal gespannt, was ihr macht, was ihr mailt, was wir machen sollen. Und dann werden wir uns danach richten. So, weiter im Geschäft hier. Herzlich willkommen, sage ich, zu Frank. Und Frank ist 37. Guten Morgen, Frank. Ja, hallo Domian. Hallo Frank, was ist dein Thema? Mein Thema ist Beziehung, Liebe und Sex. Beziehung, Liebe und Sex. Ja, das Problem ist, ich hatte noch keins davon. Du hattest noch keins davon. Richtig. Keine Beziehung? Nein. Keine Liebe? Kein Sex? Alles in der Reihenfolge, ja. Bitte? Ja, alles in der Reihenfolge, nicht, genau. Ja, ist die Reihenfolge egal. Wenn alles, ja, Reihenfolge ist egal. Ja. Und ich habe jetzt halt eine Frau kennengelernt. Und sie hatten ja gesagt, sie will höchstens eine platonische Freundschaft. Hat die schon gleich am Anfang gesagt? Warum? Ja, nach dem zweiten, dritten Mal treffen, telefonieren. Wie erklärst du dir das, dass die so schnell so klar ist? Sie hat mir gesagt, weil sie gerade arbeitslos geworden, umgezogen und irgendwo sonst Stress gehabt hat, wollte sie halt keinen Freund. Mhm. Aber nochmal zu dir, wie erklärst du dir das, dass du bisher noch so gar nichts gehabt hast und gemacht hast? Wie erkläre ich mir das? Zum einen bin ich sehr schüchtern. Also ich habe auch noch nie, wenn ich wirklich mal irgendwo jemanden kennengelernt habe oder mal einen Versuch gestartet habe, habe ich eigentlich quasi immer irgendwo eine Abfuhr gekriegt. Ja, aber was meinst du, wie viel Abfuhren ich in meinem Leben schon gekriegt habe und die meisten von uns? Und da muss man dann durch und beim 10. Mal oder 15. Mal klappt es dann. Was machst du so? Hat aber nie geklappt, leider. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Landwirt. Du bist Landwirt? Ah. Ja. Dann kommt natürlich gleich so der Gedanke, Bauer sucht Frau, ne? Ja, obwohl die Sendung finde ich absolut zum Kotzen. Ja, natürlich. Ich wollte dich ja auch keinesfalls jetzt irgendwie animieren, da mitzumachen. Das heißt, du bist Landwirt und bestellst alleine einen Hof? Oder wie? Ja, genau. Oh, das heißt, wie groß ist der Hof? Wie viele Tiere hast du? Ich weiß nicht, wie du die Größenordnung einschätzen kannst, aber ich denke, wir haben so 40 Hektar Ackerland und 250, 260 Sauen. 260 Sauen? Ja. Das beeindruckt mich schon sehr, weil ich mir vorstelle, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist. Das heißt, du hast doch kaum so gut wie keine Freizeit. Du kümmerst dich ganz alleine darum, um alles? Ja gut, meine Eltern sind noch da, die machen zwar arbeitsmäßig nicht mehr so viel. Okay, aber die sind noch da und können auch ein bisschen dich unterstützen. Sind noch ja, gesund? Ja, tun die auch sehr gerne, klar, weil die halt sehen, dass es weitergeht. Klar. Und 260 Sauen, das heißt, du musst immer früh aufstehen, füttern, Stall sauber machen, abends dich um die Tiere kümmern und so weiter. Mhm. Ja. Hast du dich denn schon mal zumindest früher so verliebt in jemanden? Nein. Nein. So gar nicht. Deswegen weiß ich jetzt auch so nicht, wie ich weiter damit umgehen soll, weil ich sag mal, die Frau kenne ich jetzt seit knapp einem Jahr. Ja. Wir haben uns zwei, dreimal getroffen, wir haben regelmäßig telefoniert, beziehungsweise SMS geschrieben. Mhm. Und vor 10 Tagen haben wir uns dann auf dem Geburtstag getroffen und seitdem ist mir eigentlich klar, dass sie mir wirklich sehr viel bedeutet und mich auch eigentlich mehr will, obwohl ich weiß, dass sie das nicht will. Also kann man sagen, zum ersten Mal in deinem Leben hast du dich jetzt ein bisschen zumindest verliebt in jemanden, und zwar in diese Frau. Denke, ja. Mhm. Weinst du gerade ein bisschen? Ja. Weil du so traurig bist, dass sie so reagiert hat. Ja, weil, weil ich auch keine Argumente habe, wie da irgendwie ihre Meinung zu ändern oder mir dann auch so der Gedanke kommt, dass ich vielleicht jemals da jemand anderen dazu bringe, mich zu lieben. Das ist natürlich in der Tat schwierig. Wenn jemand sagt, ich will nur eine platonische Beziehung, kann man mit Argumenten da nicht viel machen. Glaubst du denn, dass das endgültig ist, ihre Aussage? Oder siehst du irgendwie noch... Ja, das weiß ich ja eben nicht, weil, wie gesagt, wir unterhalten uns gut, zwar nicht jeden Tag, einmal die Woche oder alle 14 Tage mal oder so. Und da unterhalten wir uns gut und ich fühle mich auch wirklich wohl bei ihr dann, weil, ich sag mal, ich fühle mich dann von ihr akzeptiert. Was ich sonst eigentlich nie so hatte, dann... habe ich mich immer als fünftes Rad am Wagen gefühlt quasi. Ne? Weißt du denn... Weiß sie denn, wie es in deinem Herzen aussieht, was du möchtest? Direkt ausgesprochen habe ich es nicht. Aber sie ahnt es. Wie gesagt, sonst hätte sie mir ja nicht halt vor 5 Monaten, wo wir uns dann ein paar Mal E-Mails geschrieben haben, hätte sie mir dann ja nicht sie hat mich gefragt, also was ich denn erwarte, weil sie das nicht wüsste. Und dann habe ich ihr halt gesagt, dass sie eine attraktive, intelligente Frau ist. und dass ich mir schon mehr vorstellen könnte. Mhm. Und das und daraufhin hat sie mir dann halt gesagt, dass sie halt das nicht möchte mehr. Das war vor 5 Monaten. Ungefähr, ja. Und seitdem habt ihr über dieses Thema nicht mehr gesprochen? Nein. Mhm. Was macht sie vom Beruf? Ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt vor 10 Tagen auf dem Geburtstag von einer Bekannten gesehen. Ja. Und da ist eigentlich alles nochmal so in mir hochgekommen. Bei dir hochgekommen, aber ihr habt nicht nochmal drüber geredet? Nein. Wie oft habt ihr euch jetzt in den letzten Monaten so gesehen? Gesehen haben wir uns 2-mal. Ja, das ist auch nicht viel. Nein, aber man telefoniert, wie gesagt, alle 14 Tage oder mal SMS geschrieben. Ja, wie weit wohnt sie entfernt? Von 3 Kilometer oder 5. Ach so, das ist ja nur 37 oder? Ja. 37 Kilometer? Nein, 7 Kilometer sind das. Ach so, 7, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. 7, gut, das ist ja nur um die Ecke. Das ist wirklich um die Ecke. Was macht sie vom Beruf? Sie ist jetzt in einem Online-Vertrieb für Kosmetika und so. Also den Job hat sie jetzt seit 3 Monaten. Okay. Vorher war sie... Könntest du dir denn überhaupt vorstellen, dass das eine Frau für einen Bauernhof wäre? Das ist ja dann ein ganz anderes Leben. Gut, das müsste ich ausprobieren, weiß ich. Weil ich da ja überhaupt keine Erfahrung habe, wie da überhaupt Frauen reagieren. Mhm. Ich meine, gesagt hat sie, dass sie da, weil sie hat in ihrem Mietshaus, wo sie halt wohnt, macht sie ihren Garten, da hat sie Kartoffeln und solche Sachen. Also ein bisschen. Die baut sie auch selber bisschen an. Und Händchen hat sie dafür. Hat sie Spaß dran, ja. Du hast bisher auch noch mit niemandem, auch nicht mit irgendwie mit einer professionellen Person eine sexuelle Erfahrung gemacht? Doch. Also ich war schon mal bei einer Prostituierten. Mhm. Das hat mir aber nicht gefallen. Ja, okay. So, Frank, jetzt zu dieser Frau. Also du scheinst ja wirklich ziemlich angetan von zu sein. Habe ich ja gerade gemerkt, dass dir die Tränen kamen schon. Ich glaube, du musst noch mal eine Offensive starten. Ja, den Rat, sowas wollte ich von dir hören, ich da genau vielleicht machen soll. Ja, ich will dir da keine große Hoffnung machen. Ich weiß nicht, also ich bin da auch eher skeptisch, ob es was bringt, aber ich finde, man sollte immer die letzte Möglichkeit ausnutzen oder auf jeden Fall unternehmen. Vielleicht ist dir das ja gar nicht so klar, vielleicht wird sie das ja beeindrucken, wenn sie wirklich merkt, dass du offensichtlich relativ tief in sie verliebt bist. Okay. Ich würde an deiner Stelle mit ganz offenen Karten spielen. Wenn sie dann immer noch ganz klar ist und sagt platonisch ja, sonst nichts, dann würde ich an deiner Stelle auf Rückzug schalten. Weil ich glaube, das tut dir zu sehr weh, wenn du dich nur einfach so mit der Frau mal alle paar Wochen triffst. Ja, das war jetzt auch meine Überlegung, wie ich das am besten mache. Mhm. Also da hatte ich mir auch schon Gedanken zu gemacht, ja. Mach es so. Also ich würde es an der Stelle wirklich so machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ihr direkt gegenüberstehen soll oder ob ich sie anrufen soll oder lieber einen Brief schreiben. Ich würde es ihr persönlich sagen. Also ich würde ein Treffen arrangieren und dann würde ich es ihr persönlich ins Gesicht sagen. Ja. Dann kannst du auch direkt sehen, wie sie reagiert, wie ehrlich die Reaktion ist oder ob sie vielleicht auch ein bisschen schwankend ist. Ja. So, und wenn das dann alles nicht klappt, dann musst du neu starten und auf die Suche gehen. Bleibt ja gar nichts anderes übrig. Die Mädels werden dir nicht auf den Bauernhof schneien von alleine. Nein, das ist klar. Ich hatte auch vorher schon mal im Internet oder so mich mal auf einigen Seiten angemeldet und auch einige angeschrieben. Ja, da musst du baggern. Kam auch nie eine Reaktion drauf. Da musst du es ja neu versuchen. Wie siehst du denn so aus? Und wenn ich dich so ansehen würde, was bist du denn für ein Typ? Groß, schlank. Und wie würdest du dich bezeichnen? So als gut aussehend oder Mitteldurchschnitt oder nicht so ganz dolle? Normal. Ja. Schlank, groß, normal. Also ist ja eigentlich eine ganz gute Voraussetzung. Und hast über 200 Säue. Ja. Was natürlich, hier kann man auch schon einen Pfund, da kann man noch mit wuchern. Frank, mach es so, wie wir es gerade besprochen haben. Ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen, dass vielleicht doch bei der Frau irgendwie ein Knoten aufgeht und sie doch auch ihre Liebe zu dir entdeckt. Ich würde es dir sehr gönnen und wünsche es dir von Herzen. Ja, ich werde es versuchen. Alles Gute und ich drücke dir die Daumen. Alles klar, danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Frank. Tschüss. Ciao. Ich möchte euch aber auch nochmal darauf hinweisen, falls jetzt Hunderte von Frauen sagen, Mensch, der Frank, das ist genau mein Typ. Ich bitte euch sehr zu verstehen, dass wir um Verständnis, dass wir keine Kontaktbörse hier machen können. Wir haben ja immer wieder mal solche Anrufe und ich sage das dann ja auch immer. Kontakte stellen wir nur in ganz extremen Fällen her, also wenn jemand schwer krank ist oder Hilfe braucht. So Liebesgeschichten machen wir nicht, dann wird die ganze Sendung sich verändern und wir haben im Hintergrund unglaublich viel zu tun, nur um diese Kontakte herzustellen. Also ich bitte um Verständnis. Alina ist hier. Alina ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Alina. Hallo. Hallo, Alina. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's denn bei dir? Ich habe ein Problem. Ich habe mich wirklich sehr doll verliebt in einen Engländer, der leider nach England geflogen ist. Du musst mal ein bisschen deutlicher sprechen. Du hast dich verliebt in einen Engländer? Genau, in einen Engländer, der jetzt nach England geflogen ist, weil die Kasernen alle schließen. In einen Soldaten? Genau, in einen Soldaten. Den hast du wo kennengelernt? Im Club mit meiner Freundin. Und am anderen Tag sind wir da hingefahren. Und erst wollte ich eigentlich gar nicht mit. Ich hatte eigentlich gar keine Lust gehabt und meine Freundin hat mich mehr oder weniger ein bisschen gezwungen dazu und dann habe ich ihn auf jeden Fall kennengelernt da, richtig, und ich habe mich wirklich sehr gut mit ihm verstanden. Und verliebt, richtig. Ja, also am ersten Abend jetzt nicht so, aber wir haben uns ein paar Tage danach nochmal getroffen. Ja, und wie lange lief die Sache schon jetzt? Also seit Anfang Januar ungefähr und seit 2 Monaten ist er jetzt weg. Also, bitte, ich kann nicht so schnell verstehen. Seit wann ist er jetzt weg? Okay, seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten ist er weg? Genau. Und ich habe ihm vor 1 Monat noch eine SMS geschrieben und habe ihn gefragt, wie es ihm geht und was er so macht. Und er meinte dann halt eben, dass er jetzt in England ist und wieso ich mich überhaupt noch melden sollte. Oder wieso ich mich überhaupt noch melde. Und er sagte, er sei jetzt in England und warum du dich überhaupt noch meldest? Das Problem war vorher, dass ich ihm gesagt habe, dass ich nicht 16 bin, sondern ein bisschen älter. Und danach kam... Du hast ihn beschummelt mit dem Alter. Ja, und das tut mir wirklich sehr leid, was ich gemacht habe. Und das bereue ich im Moment jetzt wirklich. Und das hast du, aber das hat er dann hinterher mitbekommen? Ja, das habe ich ihm hinterher gesagt. Und er war sauer. Was hast du gesagt? Du bist 21? Also, oder? Nein, ich habe gesagt, ich bin 18. Und er ist 22 und ihm hat es halt eben wir haben halt eben auch die anderen Tage sehr gut verbracht und haben auch, wir haben nicht miteinander geschlafen. Ich muss dich immer unterbrechen, weil ich dich sehr, sehr schwer verstehe. Ihr habt nicht miteinander geschlafen? Nein, das haben wir nicht gemacht. So, jetzt ist er schon eine ganze Weile weg. Ja, also und wie viel Mal hast du ihm eine SMS geschickt? Nicht oft. 2 oder 3 Mal ungefähr. Also, ich habe ihn immer zurückgeschrieben. Wie oft hat er die geantwortet dann? Auch ungefähr 2, 3 Mal. Und danach habe ich ihm halt eben nicht mehr geschrieben, weil er geschrieben hat, für was ich ihn denn schreibe. Und ich habe ihm geschrieben, dass ich ihn sehr vermisse und dass es mir sehr leid tut, was ich gemacht habe. Mhm. Also, dass ich ihn auch angelogen habe. Und, Aber seine letzte SMS war, warum schreibst du mir noch, ich bin doch in England? Genau. Das heißt im Klartext, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben? Ja, so ungefähr. Und das hat mich sehr verletzt, weil er hat halt, kam für mich nicht so rüber, als ob er mich nur verarscht hätte. Ja, du hast ihn ja auch verarscht ein bisschen. Ja, in dem Sinne schon. Und weißt du was, Alina? Ja. Vergiss ihn. Ja, das ist sehr schwer, ihn zu vergessen. Vergiss ihn. Wenn der so drauf reagiert jetzt, dann fühlt er sich wahrscheinlich schon belästigt durch deine SMS. Ja. Ja, also wie gesagt, was willst du jetzt noch machen? Du kannst ihm ja nicht hinterher, kannst ja nicht hinterherfahren und ihn und betteln, dass er dir antwortet. Ja, ja, seit einem Monat habe ich ihn ja auch nicht mehr geschrieben und ich habe halt eben seitdem auch gelassen, aber ich kann ihn einfach nicht mehr vergessen und du wirst ihn vergessen. Du wirst ihn vergessen. Ja. Das ist immer schwer, wenn man am Anfang ist das immer schwer, wenn man verliebt war und man ärgert sich, wenn man einen Fehler gemacht hat. Du hast einen Fehler gemacht. Ja, das stimmt. Aber ich würde dir raten, dir so wenig wie möglich an ihn zu denken, soweit das geht. Also wenn du so ein bisschen an ihn denkst, dass du dir gleich dann wieder, dass du dir verbietest, an ihn zu denken und die Gedanken einfach verdrängst. Ja, das versuche ich mittlerweile schon. Ja, ja. Lenk dich ab, geh raus und ich würde auch versuchen, jemanden neue Kontakte zu knüpfen mit Leuten, einfach Aktivitäten nach vorne schauen. Das bringt nichts, der Sache weiter nachzujammern und nachzutrauen. Okay. Und ich würde wirklich an deiner Stelle auch daraus lernen, demnächst die Leute nicht mehr zu belügen. Ja, das habe ich mir auch schon fest vorgenommen. Also das ist auch das erste Mal passiert und das kommt auf jeden Fall nicht mehr vor. Hast ja auch gar nicht mehr nötig. Bald wirst du schon 17. Wann wirst du 17? In 2 Monaten. Na siehste, dann kann man ja immer ganz schnell sagen, ich bin 17 und mir gehört die Welt. Ja. Alina, vergiss ihn, so traurig es auch ist. Und ich wünsche dir sehr schnell eine baldige neue Liebe. Such dir vielleicht mal jemanden aus, den ich gleich nach England abhauen kann. Versuche ich auf jeden Fall. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50, unsere Telefonnummer für euch und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Dann möchte ich euch gerne noch zwischendurch auf nachtlager.de aufmerksam machen. Das ist die große Fanpage unserer Sendung, die ganz toll aufgezogen ist und ganz toll gepflegt wird. Also wenn ihr Informationen über die Sendung haben wollt, geht auf nachtlager.de. Wen haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt Birgit und Birgit ist 55. Guten Morgen, Birgit. Hi, Domian. Ja, Birgit. Um was geht's denn bei dir? Grüße dich. Ja, ich habe vorhin den Beitrag gehört, dass diese Frau ein kleines Problem hatte, so von wegen jüngere Männer und so weiter, 16 Jahre jünger. Mhm. Und ich habe einen Partner, der ist 16 Jahre älter als ich. Ach. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Das ist ein schwieriges Thema, weil also im Grunde genommen kenne ich ihn seit 5 Jahren. Mhm. Und ich war da aber noch in einer Beziehung. Leider ist mein Partner gestorben. Mhm. 2008. Und wir haben uns dann immer wieder mal unterhalten und waren Kaffee trinken und ich fand ihn Langweiler. Also den jetzigen? Bitte? Den jetzigen, den älteren. Ja, ja. Mhm. Wir haben nicht gewusst, was wir reden sollten. Und ja, gut. Und dann war es so, ich habe eine gute Freundin gehabt, die hat 2007 ihren Mann verloren, die war im gleichen Alter wie ich, ihr Mann war 43, also das Jahr 2007 war sehr heftig für mich, da habe ich 5 Männer verloren, die mir sehr wichtig waren. 2008 dann mein Partner, 2009 ist mein Vater verstorben. Und ja, und jetzt hat es sich halt so ergeben, dass ich wieder nach ins Allgäu fahren wollte und meine Freundin sich von mir verabschiedet hat. Mhm. Also die wollte keinen Kontakt mehr, weil ich war letztes Jahr in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Burnout und Depressionen und da war ich 10 Wochen und man hat es einfach nicht verstanden. Und habe ich aber auch Verständnis dafür. Das ist halt ein schwieriges Thema. Mhm. Das wird als Krankheit immer noch nicht anerkannt, leider. Ja, so, aber wie ist denn dir dann dein jetziger Partner, der dir anfänglich langweilig vorkam, wie wurde er plötzlich interessant für dich? Ja, ich hatte dann ihn angerufen und gesagt, ich habe da einen Termin und ob ich bei ihm übernachten kann. Und dann hat er gesagt, ja, und dann habe ich bei ihm auch übernachtet und zwar auch in einem separaten Zimmer. Mhm. Und dann habe ich ihm gestanden, dass ich schnarche. Ah, und dann hat er gesagt, gut, er schläft in seinem Schlafzimmer, ich da im Wohnzimmer. Mhm. Schnarchst du sehr laut? Jo, ich glaube schon. Also da gehen schon einige Bäume, Stämme Runde, sind schon, ja. Ja, ja. Und ja, auf jeden Fall kam er dann irgendwann so nach 2 Stunden, hat er gesagt, ich mach die Tür auf, ich möchte die Schnarchen hören. Ach guck mal, das fand der wahrscheinlich sexy, oder? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so, dass ich dann gesagt habe, gut, ich mache den Vorschlag, ich komme zu dir rüber, ja. Und wir kuscheln einfach nur. Und dabei ist es auch erst geblieben. Ja. Und wir haben wirklich nur zusammen gekuschelt und haben dann festgestellt, dass beide uns dieses Kuscheln fehlt. Einfach die körperliche Nähe. Ja. Bis du dann eingeschlafen bist und hast angefangen zu schnarchen und das fand er dann wahrscheinlich ganz scharf. Nein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Wir haben gar nicht geschlafen. Ach so, eben nur gekuschelt. Hm? Die ganze Nacht. Ja. Und auch ein bisschen geredet oder nur gekuschelt? Nee, schon ein bisschen geredet, aber wir waren nächsten Tag auch ziemlich müde. Mhm. Und dann hat er mich mal bei mir zu Hause besucht und dann habe ich gesagt, ich schlafe auf dem Sofa, du kannst rüber ins Schlafzimmer. Das wollte er nicht. Mhm. Gut, und dann haben wir wieder gekuschelt und ja, und mittlerweile ist es so, dass er sagt, du schnarchst zwar fürchterlich, aber es ist trotzdem schön mit dir. Der Knabe ist 71. Der wird dieses Jahr 71, ja. 71. Und ich werde 56, ja. Du wirst 56. Und du bist glücklich. Mir geht es sehr gut, weil ja. Einfach die körperliche Nähe wichtig ist. Ja. Ist es denn beim Kuscheln geblieben oder gab's? Nee, auch alles andere alles funktioniert. Andere. Funktioniert wunderbar und ist auch schön und ist alles in Ordnung. Hm. Wie ist denn, ich meine, ich finde, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde 16 Jahre ja eigentlich gar kein Thema. Nee, ist es doch nicht. Entweder älter oder jünger, ist doch völlig egal. Aber dennoch, manche Menschen reagieren da anders drauf. Wie war es denn so in deinem Umfeld? Wie haben die Leute darauf reagiert? Ja, mein Umfeld weiß davon so gut wie gar nichts. Ich erzähle immer nur von einem bestimmten Mann, mit dem ich Kontakt habe. Und das wird hier gar nicht so wirklich wahrgenommen. Aber es ist mir auch egal, weil durch meine Krankheit haben sich einige Leute von mir abgesagt. Mhm. Und ich lasse es auch dabei. Also dieser Mann ist auch nicht bereit, mit mir zu meiner Familie nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Mhm. Ich bin gebürtig, wie man vielleicht schwer hört, aus Nordrhein-Westfalen. Aber er möchte dann nicht mit hochfahren, ist auch in Ordnung. Ja. Warum möchte er das nicht? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, er fühlt sich da vorgeführt. Ach so. Na gut, aber für dich ist kein Problem für mich. Er ist jetzt mit einer Freundin, die ich auch kenne, fährt er jetzt für 14 Tage nach Italien. Ah, und du bist nicht eifersüchtig? Bitte? Und du bist nicht eifersüchtig? Nein. Nein, da ist alles auch abgeklärt. Nein, das ist abgeklärt. Also, ja. Das haben wir vorher geklärt und ich habe auch so eine Beziehung, dass ich sage, es gibt Menschen in meinem Leben, die sind mir wichtig. Mhm. Ich habe auch bei einem guten Bekannten, den ich seit meinem 14. Lebensjahr kenne, immer wieder mal übernachtet. Und da gibt's keine Eifersucht. Also das hört sich ja rundherum recht gut an. Und ja. Du kannst von Glück reden, dass ihr euch kennengelernt habt und dass sich das dann auch so schön und so allmählich nett ergeben hat, das Ganze. Ich bin auch froh darüber, ja. Weil er hilft mir auch ein Stück von meiner Krankheit wieder ins Leben zurückzuführen. Dann soll das und hoffen wir, soll das auch noch sehr, sehr lange so bleiben, Birgit. Also auch nochmal ein kurzes Statement dafür, dass es völlig egal ist, wenn es da größere Altersunterschiede in der Liebe gibt. Ne? Es gibt im Grunde genommen in der Liebe überhaupt keine Altersunterschiede. Ja, es gibt glaube ich schon Grenzen, wenn es irgendwie sehr, sehr krass ist. Also, wenn wir von also ich war jetzt vor kurzem bei einem ehemaligen Kollegen oder meinem früheren Chef. Der ist jetzt 72 und seine Frau ist 90 geworden. Und der hat ein Statement gehalten auf seine Frau, da konnte man nur den Hut ziehen. Was konnte man da drin? Also der hat wirklich über seine Frau gesprochen. Sie ist mittlerweile auch ein bisschen erkrankt, aber ja. Gut. Er hat gut über sie gesprochen. Er hat sehr gut über sie gesprochen, Birgit. Ich beglückwünsche dich zu deiner Liebe und hoffe und wünsche dir, dass sie noch ganz, ganz, ganz lange hält. Alles Gute. Domian. Danke für deine Sendung. Wie gesagt, ich komme aus Süddeutschland und ich gucke das regelmäßig. Dann schöne Grüße nach Süddeutschland. Ja, danke. Tschüss, Birgit. Ja, auf Ciao. Den Abend. Tschüss. Ne? Ciao. Danke. Und ich begrüße jetzt die Ronja. Ronja ist 51. Guten Morgen, Ronja. Hi, Domian. Ronja, guten Morgen. Um was geht's? Erstmal tolle Sendung, was du machst. Ganz super. Dankeschön. Klasse. Und ich wundere mich, dass ich jetzt total schnell durchgekommen bin. Mhm. bin natürlich total aufgeregt und will einfach nur sagen, ich gehöre, ich weiß nicht, wie viele Frauen es in Deutschland gibt, die geschlagen werden, die beleidigt werden und die das nach außen nicht zeigen. Ich glaube, traurigerweise wird es sehr viele geben. Du gehörst dazu. Ich gehöre dazu. Du wirst von deinem Mann geschlagen? Und beleidigt. Wie beleidigt dein Mann dich? Ja, mit Schimpfworten. Sag mir mal ein paar von diesen Schimpfworten. Du bist eine Drecksau, du bist gar nichts, dich will keiner haben. Du bist eine versiffte, blöde Kuh. Mhm. Verdammte Kuh, Arschloch, also alles. So in der Richtung. Wie lange geht das schon so? Ja, seitdem ich mit ihm verheiratet bin. Wie lange bist du mit ihm verheiratet? Also verheiratet seit 2007 und zusammenleben seit 2005. Und keine 4 Wochen ist das angefangen. Nach 4 Wochen? Ja. Nach der Heirat oder nach dem Kennenlernen? Nein, nach dem Kennenlernen. Also schon sehr lange geht das so? Von Anfang an eigentlich, ja. 4, 5, 6 Wochen danach. Und er schlägt dich? Auch, ja. Wie schlägt er dich? Wie schlägt er mich? Ja. Ja, alles. Schlägt er dich ins Gesicht? Ah, ja, klar. Treten, würgen. Warst du schon mal verletzt, dass du behandelt werden musstest? Ja. Ja. Was war das für eine Verletzung? Knochenbrüche. Knochenbrüche? Welche Knochen waren gebrochen? Knie, am Arm, in der Hand. Das Knie war gebrochen, was hat er? Nein, das war so ein kleiner Knöchel, der gebrochen ist. In der Hand war meine Hand, irgendein Knöchel gebrochen. Bin wahrscheinlich hart im Nehmen. Hat er diese Knochen durch Faustschläge zertrümmert oder hat er durchschlagen? Ja, mit der Faust oder schlägt er dich mit Gegenständen? Auch. Mit welchen Gegenständen schlägt er dich? Ja gut, das war jetzt einmal, wo er irgendwas in der Hand hatte, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das wäre über die Jahre. Das kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Also in der Regel mit der Hand und sehr, offensichtlich sehr heftig. Ja. Ja. Wie oft kommt das vor? Eigentlich regelmäßig. Ja, wie oft? Einmal in der Woche, zweimal in der Woche? Also nachdem ich ein paar Mal mit der Polizei gedroht habe, weniger. Aber dann kommt Schubsen. Sag mir mal so, damit ich mir das so ungefähr vorstellen kann. Einmal im Monat oder mehr, mehrmals? Ja, mindestens. Mindestens, also mehrmals im Monat. Ja. Macht er das im klaren Kopf? Nein. Mm-mm. Er ist besoffen? Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Also es gibt ein Kind, aber das ist jetzt vom Jugendamt weggeholt worden, eben wegen dieser Geschichte, weil ich ihm gedroht habe, ich rufe die Polizei. Dann habe ich das irgendwann mal nach, weiß ich nicht, wie viele Wochen habe ich das gemacht. Nicht Wochen, Monaten. Und dann ist sein Kind weggeholt worden. Aber du hast ihn noch nie angezeigt? Nein, doch ich habe ihn angezeigt, immer wieder zurückgenommen. Dieses Kind ist sein Kind? Ja. Und wie alt ist das Kind? 14, aber behindert. Was für eine Behinderung hat das Kind? Ja, 100%, also... Ja, was für eine Behinderung? Ja, schwerbehindert, kann nicht reden, kann nicht laufen, kann nichts. Und du hast dich bisher um das Kind gekümmert? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, das Kind ist schon mal weggeholt worden von uns. Dann habe ich fast 3 Jahre darum gekämpft mit den Gerichten, damit wegen seiner Brutalität. Schlägt Jahre gekämpft, damit das Kind wieder zurückkommt. Schlägt Wir haben das Kind wieder zurückbekommen. Schlägt er das Kind denn auch? Nein. Aber das Kind hat das immer mitbekommen, wenn... Nein, hat sie auch nicht mitbekommen, nein. Ich habe aber 3 Jahre darum gekämpft, damit er sein Kind wiederbekommt. Warum hat das Jugendamt denn jetzt das Kind weggeholt? Wegen seiner, weil er gesagt hat, ruf doch die Polizei, ruf doch, mach doch. Ja, so hast du es gerade schon gesagt, aber das Jugendamt hat Angst, dass das Kind geschlagen wird? Nein. Vor was hat das Jugendamt Angst? Nein, das Jugendamt hat gesagt, es ist wieder was aufgetreten, Gewalt in der Familie. Mhm. Und jetzt ist das Kind wieder weggeholt worden. Ist das Kind geistig? Ja, geistig. Ja. Aber dann kannst du mir nicht erzählen, wenn das Kind, ist das ein Mädchen? Ja. Ja, wenn die 14 Jahre alt ist, dann hat die das auch mitgekriegt, was bei euch los ist. Ich denke mal schon, ja. Ja, natürlich. Ja. Gibt es denn überhaupt noch zwischen dir und diesem Mann mal gute Momente? Ja, gibt es. Das ist das Problem. Was sind das für gute Momente? Das ist Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Mhm. Es gibt gute Momente. Dann kommt er am nächsten Tag wieder an. Schläfst du mit diesem Mann noch? Nein. Wie lange schon nicht mehr? 2 Jahre. Mhm. Wenn sowas sehr Schlimmes passiert ist, Knochenbrüche und dergleichen und schlimme Beleidigungen, nachdem er dann wieder nüchtern ist, entschuldigt er sich bei dir? Nein. Nie? Mhm. Aber du sagst ihm, das hast du gestern angerichtet? Nein. Nein? Ich versuche mit ihm darüber zu reden. Und er weicht ganz einfach aus und versucht wieder zur Tagesordnung überzugehen. Aber er sieht doch, wenn du gebrochene Knochen hast. Dann er sieht es doch. Nein, er sieht es, aber er guckt weg. Aber ihm ist schon klar, dass er das gemacht hat. Ja, sicher. Aber ich mache dann auch nicht ihm Vorwürfe. Ronja. Ich bin fassungslos, was du mir alles erzählst. Und da ist auch noch ein behindertes Kind mit im Spiel. Nein, die ist ja nicht mehr da. Ja, die ist nicht mehr da. Ich weiß, aber die war da. Und aber er macht jetzt weiter. Ja, ich bin fassungslos, wollte ich jetzt gerade sagen. Warum, um alles in der Welt, warum machst du das mit? Weil er am nächsten Tag ankommt. Ach, hör doch auf. Hör doch auf, Ronja. Erzähl mir nichts. Du bist eine Frau von 51 Jahren, Mensch. Der schlägt dir die Knochen kaputt. Und dann sagst du mir... Darum geht's nicht. Um was geht's? Beleidigung, das ist das Schlimmste. Es geht um beides, es geht um alles. Und dann sagst du mir, wenn er am nächsten Tag ankommt, dann wirst du wieder weich und siehst seine gute Seite? Das gibt's doch nicht. Weil er immer so tut, als wenn jetzt alles wieder gut wäre. Ja, das kann vielleicht mal über ein paar Monate könnte sowas gehen, aber doch nicht über so viele lange Jahre. Ja, ja. Ich verstehe dein Verhalten nicht. Deswegen habe ich heute auch angerufen. Ich habe auf der einen Seite ganz natürlich größeres Mitgefühl mit dir, weil du in einer furchtbaren Lebenssituation bist. Einerseits. Andererseits packt mich auch der Zorn und ich denke, wieso macht sie das mit und warum geht sie nicht? Warum? Weil er sagt, ich bin das in Schuld. Ronja, es ist völlig wurscht, was der sagt. Es ist entscheidend, was du tust. Weg von dem Kerl, Mensch. Weg. Anzeigen. Anzeigen und weg. Ich denke mal 10 Anzeigen zurückgezogen. Weil ich ihm einfach zeigen wollte, das machst du nicht mit mir. Ja, aber er macht das ja. Seine Tochter jetzt verloren hat. Aber er macht das ja doch mit dir. Mal. Du, indem du eine Anzeige zurückziehst, zeigst du ihm ja nichts. Zeigst du nur Schwäche. Mhm. Wenn du eine Anzeige durchziehst, dann zeigst du es ihm. Ja. Ich habe früher Fernsehsendungen gesehen, wo ich Frauen gesehen habe, die gesagt haben, ich werde von meinem Mann geschlagen, ich werde von dem beleidigt. Da kannte ich meinen Mann noch nicht. Da habe ich gesagt, hallo? Mhm. Die Frauen, wieso lassen die sich sowas gefallen? Und dann ist man in der... Situation... Mhm. Und dann ist man völlig hilflos. Du bist in einer Abhängigkeit zu diesem Typ. Anders ist das nicht zu erklären. Es ist eine seelisch-psychische Abhängigkeit. Pass auf, Ronja. Also mein Rat ist ja nur völlig klar. Ich finde, dass du da so schnell wie möglich raus musst. Mir ist aber auch klar, dass da Mechanismen im Gang sind bei dir, die dir das sehr schwer machen. Ja. Jetzt wird dich mein Psychologe anrufen, der Henning. Der wird dir erstmal noch ein paar handfeste Tipps geben. Okay. Und vor allen Dingen glaube ich, dass du auch noch Hilfe von außen brauchst, jetzt über, okay. über das eine Gespräch mit meinem Psychologen hinaus. Das wird er dir auch gleich sagen, wohin du dich wenden könntest. Geh weg, du bist eine Frau von 51 Jahren. Du hast ich sehe gut aus, hallo, so. Ich werde überall anerkannt, nur von meinem Mann nicht. So, deswegen, du hast ein Recht auf ein neues, gutes Leben, auf einen neuen Start. Deswegen musst du jetzt alle deine Energie zusammenpacken und aus dieser Hölle raus, um aus dieser Hölle rauszukommen. Also du meinst auch, das ist eine Hölle. Mein Mann sagt, das ist mein goldenes Leben. Ich sage zu dir, du sitzt in der Hölle. Und er sagt mir andauernd, so gut wie du es hast. Ja, der hat dich im Griff, der hat sein Gehirn gewaschen. Okay. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Kraft für all das, was jetzt in der nächsten Zeit vor dir liegt und viel, viel Entschlusskraft vor allen Dingen. Ich bitte dich jetzt aufzulegen. Ja. Und da wirst du von Henning, meinem Psychologen, zurückgerufen. Okay. Okay, dankeschön, Domian. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ronja war das. Jetzt muss ich mal meine Regie fragen, was ich brenne darauf, zu erfahren, was unsere Auktion macht. Mir wird ja ganz schwindelig, wenn ich die Zahlen jetzt so im Laufe des Tages mitbekommen habe. Man wird mir sicherlich gleich noch sagen, was los ist. Ihr Lieben, stimmt das, was ich hier lese? Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ich hatte euch das ja gestern schon gesagt, dass wir eine Auktion machen, vielleicht für die heute das erste Mal dabei sind und die letzten Tage eben nicht. Wir sind umgezogen und wir versteigern meinen alten Moderationsstuhl. Und bei eBay, Stichwort Moderationsstuhl Domian. Und wir machen das zugunsten des Dr. Mildred Scheel-Hauses hier an der Universitätsklinik Köln. Das ist die Palliativstation, eine Station für sterbenskranke und todkranke Menschen, die, wie ich finde, vorbildliche Arbeit leistet und sich sicher über das Geld freuen wird. Die Auktion läuft noch bis Ende nächster Woche und wir haben jetzt sage und schreibe, lese ich hier, 10.000 Euro schon. 10.000 Euro für meinen alten Moderationsstuhl und das Geld, was vielleicht, ich hoffe ja, für das Mildred Scheel-Haus, das noch viel mehr zusammenkommt, sodass wir das dann der Universitätsklinik und dem Mildred Scheel-Haus spenden können. Ich bin tief beeindruckt, hätte das niemals für möglich gehalten und freue mich wirklich riesig darüber. So, meine Lieben, jetzt machen wir weiter mit unserer Sendung. Und hier ist Stefan und Stefan ist 51. Hallo Stefan. Ja, hallo. Um was geht's bei dir, Stefan? Domian, erstmal vielen Dank, dass du so eine tolle Sendung machst und dass du dich hier als Müllerbladeplatz quasi... Nee, so darf man es nicht nennen. Weißt du, du hast das Gespräch gerade gehört mit der Frau, die vor dir war. Ja. Ich möchte nicht, dass die Problematik dieser Frau als Müll bezeichnet wird. Nein, um Gottes Willen, nein, aber ich habe natürlich ein Luxusproblem. Ach, leg mal los. Naja, gut, ich bin 51, ja. Ich bin Anwalt und habe keine Lust mehr auf diesen Beruf. Mhm. Ich wäre gerne Tischler geworden oder Schreiner, wie man sagt. Bist du ein erfolgreicher Anwalt? Ja, doch, durchaus. Ja, und bist jetzt wahrscheinlich 25 Jahre im Job ungefähr, kann man sagen, 20, ja, 25 genau. Jahre. Und dein Herz schlug eher damals in Richtung Handwerk. Ja, eigentlich ja. Und hat dich irgendjemand gedrängt, das zu machen, was du dann schließlich gemacht hast? Ja gut, meine Eltern, mein Vater war Akademiker und infolgedessen war klar, dass ich auch einer werden musste. Natürlich, da war ein Tischler dann nicht so angesehen. Genau. Ja. Was genau machst du als Anwalt? Ja, ich mache Sachen, die mit Baurecht, also mit Tischler noch im Entferntesten zu tun haben. Also alles ums Haus, sage ich immer. Also Baurecht. Ach so. Werkvertragsrecht. Und jetzt ist ein Punkt gekommen, an dem du sagst, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Genau. Kannst du es genauer beschreiben, warum das jetzt gerade so quasi das Fass übergelaufen ist oder kurz vorm Überlaufen ist? Naja, weil ich zahlreiche Fälle machen muss, die wirklich keinen Zweck haben, also zu nichts führen. Also man, es geht um irgendwelche Nebenkostenabrechnungen und dann vergleicht man sich auf 150 Euro oder so. Mhm. Und das ist alles so belanglos. Ja. Belanglos, und ich könnte mir vorstellen, dass man dann, auch wenn man da nicht gerade mit Leidenschaft dabei ist, auch so ein Sinnlosigkeitsgefühl hat, was die Arbeit betrifft. Ja, genau. Mhm. Genau so geht's mir. Hast du viel Geld verdient in den letzten Jahren? Manche Anwälte tun das, ja? Ja, das ist ein großer Irrtum, dass man da sehr viel Geld verdient. Wie gesagt, bei kleinen Sachen traut man sich nicht wirklich, das den Leuten zu berechnen, was sie eigentlich zahlen müssten. Und bei großen Fällen, das heißt, wenn dann irgendwelche Großvermieter Mandanten sind, dann haben die irgendwelche, hat man mit denen irgendwelche Abkommen, dass es halt nicht zu viel kostet. Mhm. Also es ist so oder so. Das heißt, du bist durch diesen Beruf nicht zum Millionär geworden? Nein, ganz gewiss nicht, nein. Hast du eine Familie? Ich habe zwar Familie, aber jetzt nicht meine eigene, also von meinen Eltern her, ja. Lebst du alleine? Das heißt, du lebst alleine im Moment? Nein, ich habe eine Lebensgefährtin, ja. Nun könnte man ja sagen, Mensch, der Kerl ist 51, der hat Spaß an einer ganz anderen Sache. Er könnte ja den Beruf aufgeben. Ja, theoretisch. Hast du das alles schon mal durchgespielt? Was dann wäre und wie das wäre? Nein, nicht wirklich. Ich traue mich das nicht richtig. Ja, ich meine, das ist auch leicht gesagt. Du hast einen Beruf, du hast lange studiert für den Beruf, du lebst von dem Beruf. Das kann man ja auch nicht einfach so aufgeben. Man muss dann ja auch eine Perspektive haben oder zumindest eine Alternative. Ja, genau. Also andererseits denke ich mir natürlich, ist es schlimm, wenn man so völlig lustlos irgendetwas macht. Vielleicht kann man dadurch auch dann irgendwann mal krank werden. Ja, das könnte gut sein, ja. Du kannst ja schlecht mit 51 noch eine Lehre als Schreiner machen, das geht ja nicht. Naja, hätte ich sicherlich Schwierigkeiten, jemanden zu finden, ja. In der Tat, ja. Aber du hast doch bestimmt schon mal über Alternativmodelle nachgedacht, was eventuell in Frage käme. Ja, nicht wirklich, weil was sollte ich tun mitten in dem Alter? Ja, das kann ich so ad hoc jetzt auch nicht sagen, aber wenn einen das so brennend beschäftigt, kommt man ja vielleicht auf die verrücktesten Ideen, mach einen Kiosk auf oder werd Fremdenführer oder ich weiß nicht, ich sag's mal einfach jetzt mal so aus dem Lameng dahin. Also ich finde, wenn man wirklich etwas tut, was man überhaupt nicht mehr tun will und wo man ein ganz schlechtes Gefühl bei hat, muss man einen neuen Weg suchen. Und du bist noch, ich finde, in einem Alter, wo man das durchaus tun könnte. Ja, das stimmt. Hast du denn finanziell hängst du in Abhängigkeiten? Hast du irgendwie Kredite abzuzahlen oder weiß ich was? Ja, ich habe ein paar Kredite, aber das ginge schon. Also ich könnte mich mit diesen Sachen schon, könnte mich freimachen von diesen, ja. Was sagt deine Lebensgefährtin denn zu deiner Frustration und Unlust? Mit der habe ich darüber noch nicht gesprochen, ehrlich gesagt. Wie bitte? Wie lange bist du mit der zusammen? Naja, 7 Jahre. 7 Jahre? Und wie lange bist du jetzt schon wirklich unglücklich in deinem Beruf? Naja, ungefähr genauso lange. Und da hast du noch nie mit deiner Lebensgefährtin drüber gesprochen? Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ob sie das so genau interessiert. Ja, aber es ist doch deine Freundin. Die muss sich doch für dich interessieren. Das ist doch was ganz Elementares, wenn du unglücklich in deiner Arbeit bist. Ja, ich glaube, sie interessiert sich nicht so sehr dafür. Also. Es spricht aber nicht sehr für die Beziehung, finde ich. Ja, das mag sein, ja. Bist du gar auch noch unglücklich in der Beziehung? Ja, vielleicht, ja, könnte sein. Haben wir noch ein neues Thema? Nein, ja, aber das ist. Mit wem hast du denn schon darüber gesprochen? Mit noch niemandem eigentlich. Hast du keinen guten Freund oder einen besten? Doch, natürlich. Einen guten Freund habe ich, mit dem habe ich auch schon darüber gesprochen, das stimmt. Und was meint er? Ja, was soll er sagen? Er sagt, du bist 51, was willst du machen? Ja, das ist ja so deprimierend, so eine Antwort. Ich finde, du bist erst 51 und da kann man noch eine ganze Menge machen. Aber das kann ich natürlich jetzt hier auch nicht so aus dem Ärmel schütteln. Es gibt sicher viele, viele Beispiele von Menschen, die gerade in diesem Alter nochmal einen Dreh kriegen, etwas ganz anderes zu machen, auch einen unkonventionellen Weg zu gehen. Vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass sie dann weniger Geld verdienen als vorher. aber glücklicher sind, zufriedener sind. Ich kann dich nur ermutigen oder auch ermuntern, das zu tun. Nicht, dass du das noch 10 oder 15 Jahre machst und dann denkst irgendwann, Mann, da hatte ich vielleicht noch eine Chance mit Anfang 50. Jetzt ist alles vorbei, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Mach es, ja. Mach es, Stefan. Ich, wie gesagt, ich kann dir jetzt nicht die tolle Berufsberatung hier bieten. Nee, klar. Aber es geht so, es ist ja eine grundsätzliche Lebensfrage, die du da stellst. Soll man aus einem guten, erfolgreichen Beruf rausgehen, wenn der Beruf einem schwerfällt oder wenn man keinen Spaß mehr dran hat? Ja. Ich finde schon. Auf jeden Fall. Okay. Ich danke dir sehr herzlich. Und hinterfrag auch mal deine Beziehung. Also das finde ich schon bedenklich, wenn man das nicht mit der Freundin besprechen kann. Naja, das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist auch nicht ganz einfach, aber... Okay, es war nur so ein Nachsatz noch von mir hier. Ja. Das weiß ich, dass ich das machen muss. Stefan, also wie auch immer du dich entscheidest, ich wünsche, dass es gut wird und dass du noch einen neuen Dreh kriegst für dein Leben. Vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke dir auch. Ciao. Tschüss. Und hier ist Regina. Regina ist 49. Hallo Regina. Hallo. Hallo Domian. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das kann man vielleicht nicht so... Naja, in der Kürze der Würze erklären, aber meine Mama ist vor 2 Jahren gestorben und ich habe sie hier zu Hause gepflegt. Sie war blind. Mhm. Wir haben uns Hilfe zwar geholt, aber wir haben sie hier zu Hause gepflegt, nicht ins Pflegeheim abgegeben, und wir sind ein großes Haus mit Enkelkindern und mit allem drum und dran. Mhm. Wie alt ist deine nach Hause, meine Mama? Ja, wie alt ist die Mama geworden? Sie ist 86 Jahre alt geworden, konnte nichts mehr sehen, aber noch gut hören. Ja. Und wenn wir nach Hause kamen, was hat sie gemacht? Domian geschaut. Und also gehört dann? Gehört, ja. Genau. Ja. Und sie hat alles erzählt, auch über die Leute, mit denen du gesprochen hast. Sie hat... dann auch noch mal blind, wenn mein Sohn nach Hause kam, Bratkartoffeln gemacht. Und beide haben dann auch zusammengesessen, haben weiter Domian geschaut. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Das heißt, diese Sendung ist auch eine Erinnerung an deine Mama. Das ist eine Erinnerung an meine Mama. Mhm. Und ich selbst, ja, mir geht es gerade nicht so gut, obwohl es mir eigentlich gut gehen sollte. Wir haben der Marco, der damals die Bratkartoffeln von Mama bekommen hat, den haben wir jetzt nach Hamburg abgeben müssen. Der hat sein Studium gemacht, der hat eine Ausbildung hier in Kassel gemacht. Ja, was heißt abgeben? Achso, er ist nach Hamburg gegangen. Ja, und wir haben jetzt gerade die Wohnung in Hamburg gestrichen. So. Und du bist traurig, weil er weggeht? Ich bin traurig, ja. Lass mich doch noch was zu deiner Mama fragen. Vor 2 Jahren ist sie gestorben. An was ist sie gestorben? Naja, also sie hatte sowieso schon sehr lange sehr viele Krankheiten und ich hätte sie eigentlich hier zu Hause gar nicht so pflegen können, aber ich habe es gemacht. Ich bin auch selbst Krankenschwester. Ich habe das irgendwie hinbekommen. Wir haben uns Hilfe holen können. Und ich habe mir Hilfe genommen. Und an was ist sie dann letztendlich gestorben? Sie hatte dann im Krankenhaus einen Schlaganfall bekommen. Also sie war dann noch mal im Krankenhaus? Ja, sie war noch mal im Krankenhaus. Eigentlich wollte ich sie hier zu Hause behalten, weil ich wusste, wenn ich sie ins Krankenhaus abgebe, wie es dann halt so ist, dann passiert irgendwas. Und genau so war es dann. Ach so, sie ist dann im Krankenhaus gestorben? Ja. Macht dir das ein bisschen zu schaffen? Das macht mir sehr zu schaffen. Ist sie dann schnell im Krankenhaus verstorben? Nein. Ich glaube auch, man darf gar nicht so drüber reden, warum das dann gekommen ist. Sie ist in dem Krankenhaus gestorben, wo ich gearbeitet habe. Und ich merke, man hat ihr das Sterben erleichtert. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja. Das war völlig in Ordnung. Ja. Aber eigentlich darf man in Deutschland über sowas gar nicht sprechen. Gina, jetzt ist meine Sendung gleich oben. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Und wir haben jetzt nochmal zusammen an deine Mama gedacht, die auch diese Sendung gerne gehört hat. Schön, dass du angerufen hast und wünsche dir und deiner Familie alles Gute und sei nicht so traurig, dass der Sohnemann weg ist. Alles Liebe. Okay. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Tobias Helbig, morgen sind wir wieder da. Einhorn Radio ist live für der Fernsehen.